Grüß Gott, Kinder. Es ist wirklich so, wenn auch ihr den Pumuckl nicht sehen könnt, er kann euch recht gut sehen. Und zwar sieht er einige von euch des Öfteren, gerade wenn sie von der Schule kommen oder in die Schule gehen. Natürlich hat er auch irgendwann schon das Wort Schule gehört, aber so ein Kobold kann sich gar nichts darunter vorstellen. Und von den Dingen, die die Kinder über die Schule reden, versteht er überhaupt nichts. Wenn also der Fritz zum Maxl sagt, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Und der Maxl darauf antwortet, die Textrechnungen verstehe ich nicht. Dann könnten die Kinder für den Pumuckl genauso gut Chinesisch miteinander reden. Er kommt sich ganz dumm dabei vor. Und darum wollte der kleine Kobold der Sache einmal auf den Grund gehen. So begann er eines Tages, den Meister Eder zu fragen. Kannst du mal schnell mit dem Hobeln aufhören? Was sagst? Ob du mal mit dem Hobeln aufhören kannst? Ich muss dich eine Frage fragen. Ja, frag euch. Ich kann doch nebenher ganz gut antworten. Nein, nein, nicht nebenher. Ich muss dich eine ganz wichtige Frage fragen. Also sehr wichtig. Also, wenn's so wichtig ist. Also, was ist denn los? Ja, bitte, kannst du mir mal sagen, was eine Schule ist? Was eine Schule ist? Ja, eine Schule. Mei, eine Schule ist ja... Ja. Hast du das große Haus gesehen? Was ja. Gegenüber von der Wirtschaft? Ja, die Wirtschaft. Wo ich mein Bier immer hole. Ja, und das ist große... eine Schule. Ja, eine Bierschule. Kann... Ja, na, Kinderschule. Das große Gelbe mit den vielen Fenstern. Ja, ja, ja. Das ist eine Schule. Eine Volksschule. Volksschule. Ja. Volksschule. Na ja. Eine Volksschule halt. Da müssen alle Kinder reingehen, damit sie was lernen. Ja, und da geht man einfach rein und dann lernt man. Ja. Und wie macht man das mit dem Lernen? Also da spaziert man da herum in dem Haus und dann nicht herumspazieren. Nicht. In dem Haus sind viele Zimmer und in jedem Zimmer sind Bänk und Tisch. Ja, die hast die alle du gemacht. Nein, die habe ich nicht die gemacht. Hast an denen sitzen Kinder, ja. An die Bänke und an den Tisch. Und vorne ist ein Pult, da sitzt der Lehrer. Ja, und der Lehrer, und der Lehrer hat auch einen Tisch. Der hat auch, ja, der hat einen Katheter. Und der Lehrer bringt den Kindern was bei. Und was? Mei, halt's Lesen und Schreiben und Rechnen. Was halt ein Mensch alles können muss. Ja, und ein Lehrer, das ist auch ein Mensch. Freilich, und ein Gescheiter noch dazu. Noch dazu? Also zwei, zu was noch dazu? Ja, dazu, dass zu er noch... Zu dem Mensch? Ja, nein, dazu, dass er noch nett ist zu den Kindern und auf sie aufpasst und überhaupt. Hm. Also, ich muss dir sagen... Ich bin gerne in die Schule gegangen. Ich möchte auch ganz gerne in die Schule gehen. Du? Ja, sehr gerne. Nein. Das ist nichts für einen Kobold. Wieso? Weißt, in der Schule, da darf man keinen Unsinn machen. Da muss man still sitzen und aufpassen und... Guck mal. Das kannst du nicht still sitzen. Schau mal, wie ich still sitzen kann. Guck mal, so. Guck mal, jetzt, pass auf, jetzt bin ich still. Schon, ja, aber nicht lang. Ja, das war jetzt aber schon sehr lang. Oh. Und außerdem, weißt du, es sieht mich ja keiner, wenn ich mich bewege. Ich bin ja unsichtbar. Na, und dann kommst du plötzlich auf dumme Einfälle und machst einen Mords durcheinander. So was kann man in einer Schule nicht brauchen. Eine Schule ist eine ganz ernste Sache. Ja, und ich bin ein ganz ernster Kobold. Schau, wie ernst ich sein kann. Ja, siehst du, wie ich hier meinen Mund so runterziehe? Ich kann sogar ein Gedicht mit Ernst machen. Pass mal auf. Ach. Wenn du lernst, bist du ernst. Nein. Und entfernst du dem Ernst. Okay. Bleibst du dumm, knall und bumm. Aber das ist ja... Ein sehr ernstes Gedicht. Okay. Doch, ja, mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Das ist nicht schlecht. Trotzdem, ich glaube, besser, du bleibst daheim. Für einen Kobold, da bist du gescheit nur. Nein. Ich will lernen. Aber und vor allen Dingen will ich lernen. Ich will nicht so dumm sein und wieder Käse einkaufen statt Schokolade, nur weil ich nicht lesen kann, was auf dem Silberpapier und was auf dem Goldpapier steht. Oder was auf dem Goldpapier und auf dem Silberpapier. Du brauchst nichts einkaufen. Was willst du, das kriegst du von mir und überhaupt. Wenn schon, dann muss man jeden Tag in die Schule gehen und jeden Tag Hausaufgaben machen. Und man muss eine Tafel haben und ein Heft. Und das ist alles größer als du bist. Nein, das geht nicht. Wenn der Pumuckl will, dann geht alles. Da. Der Hobel fällt runter. Ja, hörst nicht da. Und die Raspel. Also jetzt hörst du auf, gell? Nein, weil ich dir zeigen muss, was ich alles kann, wenn ich will. Also mit dem Bleistift zum Beispiel. Da kann ich einen Strich machen. So. Ja, gibst du nicht gleich den Bleistift her. Und der Bleistift fällt zum Beispiel auch runter. So, guck mal. Wenn ich will. Ja, wenn du willst. Das ich glaube dir schon, dass du allerhand fertig bringst. Aber in die Schule gehen, das weiß ich, das wird nichts. Das gar nichts weiß ich. Überhaupt nichts. Ich gehe nämlich einfach. Und zwar gehe ich jetzt sofort. Ich. Und auf der Stelle. Jawohl. Hui. Pumuckl. Pumuckl. Ja, Pumuckl. Herrschaftszeiten, jetzt ist er einfach davon. Mein. Das wird was werden. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich ein so kleiner Pumuckl ausnehmen würde, wenn er durch eure großen Schulgänge spazierte? Der Pumuckl hat das wirklich getan. Aber Herzklopfen hat er schon gehabt dabei. Es war gerade überall Unterricht, als er in die Schule kam. Ui, ist das aber alles groß hier. Große Treppen, große Gänge, große Türen. Hä, wie es hier riecht, komisch. Und so viele Türen und alle zu. Ob die Kinder hinter den Türen sind? Nebel und Blitz, wie komme ich da bloß rein? Muss ich warten, bis eine Tür aufgeht? Da höre ich was. Mal ganz nah an die Tür hingehen und horchen. Ticke, ticke, tick, tick, tick. Bin klein und hab doch viel Geschick. Ich knirps und taschen Lilliput. Bin lange, lang noch nicht kaputt. Hans, was ist denn? Ich muss einen Auserlehrer. Also immer diese Unterbrechungen. Geh schon. Weiter. Dien treu an einem goldenen Strick. Ticken, ticken, tick, tick, tick. Das ist gut so. Bin schon drin. Von was für einer Uhr war jetzt in der ersten Strophe die Rede? Von der Taschenuhr. Richtig. Und dass die Uhr klein ist, hört man auch an dem Tickel, Tick, Tick. Beim Wecker heißt es Teckel, Teckel, Teck, Teck. Naja, und so weiter. Kann jetzt schon jemand von euch die erste Strophe auswendig sagen? Ja, probier's mal, Fritz. Tickel, tick, tick, tick. Bin klein und hab doch viel Geschick. Ich knirps und taschen, Lilliput. Bin lange, lang noch nicht... Kaputt. Schutt. Nicht vorsagen, ja. Wenn du es so gut kannst, dann sag's mal weiter. Bin lange, lang noch nicht kaputt. Dien treu an einem goldenen Strick. Tickel, tickel, tick, tick, tick. Tick, tick. Das waren zwei Tick zu viel. Ich hab aber gar nichts. Also ich habe das Gefühl, ihr seid heute recht albern, was? Weiter zur nächsten Strophe. Peter, lies sie mal vor. Teckel, teckel, tick, tick, tick. Willst du, dass ich dich morgen weck? Dann stell den Zeiger auf 7:30 und pünktlich wird Radau gemacht. Stör deinen Schlummer. Teckel, teckel. Deckel weg! Also jetzt wird's mir aber zu dumm. Wer ist denn das immer, der da die Bemerkungen macht? Natürlich keiner. Also gut, wenn's keiner war, dann waren's alle. Und es schreiben alle das Gedicht bis morgen zweimal ab. Ganz einfach, nicht wahr? Aber Lehrer. Jetzt ist sowieso Pause. Hinaus mit euch, ihr Gesellschaft. Juhu, ja! Jetzt ist der Pumuckl schon eine halbe Stunde weg. Der wird doch nicht in der Schule bleiben. Mei, hoffentlich steht er nicht zu früh an. Willst du, dass ich dich morgen weg? Ja, mei, da bist du ja wieder. Bin ich froh. Es ist Pause, da bin ich mal schnell nach Hause gegangen. Ach, Pause? Ja, es ist sehr schön in der Schule. Die machen lauter Reime wie der Pumuckl. Na, was nicht so. Ja, und wenn ihnen kein Reim einfällt, dann machen sie eben selber Worte. Also zum Beispiel, wie so, also Geschick, tick, tick, keck, keck, tick, tick. Also es ist ganz einfach. Also, das kommt, pass auf, es kommt daher ein dicker Mensch, reimig, pinche, panche, pinch. Das ist sehr schön. Nein, ich weiß nicht. Sehr schön. Du Pumuckl, vielleicht hast du da was falsch verstanden. Nein, nein, gar nichts. Aber ich weiß, was ich falsch mache. Man muss ein Gedicht mit so einer Stimme sagen. Also ich sag dir. Ja, wie? Lass hören. Bin lange, lang noch nicht kaputt. Diene treu dir auf dem Schut. Rate mal, von was für einer Uhr war jetzt die Rede? Von einer Uhr war doch überhaupt nicht die Rede. Ja, das hab ich nämlich gelernt. Echt? So? Ich weiß mehr als du. Von einer Taschenuhr war die Rede. Jetzt hör mal wieder. Also, ja, pass mal. Was du alles lernst. Pass auf, jetzt nur ein neues Gedicht. Pünktlich wird Radau gemacht von morgen 7 bis 7:30. Das ist ein Wecker. Weil es Teckel, Teckel, Teck, Teck heißt. Okay. Das ist schön, nicht? Okay. Das ist solch ein Schmarrn. Das stimmt ganz bestimmt doch, doch, nicht. Doch, doch, doch. Ich bin ja gescheiter als du. Aber ich muss jetzt weiter lernen. Die Pause ist vorbei. Lieber Eder, lebe wohl, Sole, Sole, Sol, Sol, Sol, Sol. Hey, Pumuckl! Pumuckl! Weg war er. Und diesmal hat er es einfacher gehabt, in eine Klasse zu kommen, weil die Pause gerade aus war und die Kinder in die Schulzimmer geströmt sind. Diesmal ist er in eine Klasse geraten, die gerade Erdkundeunterricht gehabt hat. Ja, das ist also wie die gespielt haben, ist völlig verrückt. So, geht schön auf eure Plätze. Die Pause ist vorbei. Wovon haben wir denn das letzte Mal in Erdkunde gesprochen, Otto? Wir haben von den Bayerischen Seen. Von den Bayerischen Seen gesprochen. Na, dann erzähl mal ein bisschen was. Es gibt große Seen, ja. Große Vorlandseen und kleine Alpenrandseen. Ja, große Vorlandseen und kleine Alpenrandseen. Sie liegen in einer Moränenhügellandschaft. Sie liegen in einer Moränenhügellandschaft. Und woher kommen die Moränenhügel? Von den eiszeitlichen Alpengletschern. Von den eiszeitlichen Alpengletschern. Was ist denn schon wieder los, Maxl? Ich weiß auch nicht. Das Buch ist ganz von allein runtergefallen. Ja. Alles passiert ganz von allein. Mensch, jetzt kann ich dir nicht mehr vorsagen. Bleib nur gleich stehen, Maxl, und zähl mir die 5 bayerischen Alpenrandseen auf. Unsere Alpenrandseen heißen Kochelsee. Kochelsee und Königssee. Na komm, ein bisschen schneller. Königssee. Badewannensee. Nicht eins. Ja, und Wannensee. Wie bitte? Du meinst wohl den Walchensee. Ein Walchensee. Na und weiter? Kochelsee, Königssee, Walchensee. Meister Edersee. Edersee. Tegernsee, mein lieber Maxl, Tegernsee. Wenn du schon nichts weißt und nur auf das horchst, was man dir einsagt, dann wasch dir wenigstens die Ohren und sag's richtig nach. Nicht mehr unsere 5 Alpenrandseen zu wissen, also das ist eine Schande. Setzen. Uli, sagst du? Ist das langweilig? Da gehe ich lieber wieder heim. Was war denn jetzt das? Also ich muss schon sagen, meine Geduld hat auch ihre Grenzen. Wenn jetzt noch einmal so etwas... Meister Eder, da bin ich wieder. Ja? Na, was ist denn? Also das Lernen ist schon sehr anstrengend. Muss man hier gleich gehen, von einer Anstrengung. Ja, ist ja auch Blödsinn, dass du in die Schule gehst. Jetzt bleibst du daheim. Lernst ja doch nichts. Doch, ich lerne viel, sehr viel. Ja, was denn schon? Also Nachsagen und Einsagen und Vorsagen und Hinsagen. Das darf man doch nicht. Was heißt nicht dürfen? Das muss man. Wenn man in der Schule was gefragt wird, dann muss man... Also einer muss flüstern, nicht? So? Ja, und der andere, der muss dann sagen, Mooren, Lähnen, Hügel, Schlaftland. Und der flüstert, der darf dabei in ein Buch schauen. Ja, das müssen wir aber nein. Nur leider ist dann das Buch. Ja, was ist mit dem Buch? Dem ist das Buch. Dem ist das Buch. Ja? Runtergefallen. Was? Ganz von allein. Ah, das heißt, dass es du runtergeschmissen hast, hä? Nur ganz nebenbei, also nebensberuflicherweise. In der Hauptsache habe ich richtig, also vorgesagt. Und der Maxler hat es auch fast richtig nachgesagt. Ja. Aber der Lehrer, was ist mit dem Lehrer? Furchtbar, der hat alles falsch verstanden. Wieso? Das verstehe ich nicht. Ja, ich habe vorgesagt, Bad Wannensee, der Maxler hat nachgesagt, Wannensee und der Lehrer, der hat Walchensee gesagt. Okay. Das ist dumm, nicht? Ja. Aber Nachsagen, das war sehr feines. Gib mal acht. Ich sag dir jetzt immer was vor und du musst das bloß nachsagen. Also was du jetzt sagst. Wir haben 5 eiszeitliche Alpenquetscher und sehen viele Randesel in der Gähnenlandschaft. Na, also so ein Schmarrn sag ich nicht das noch. Das ist kein Schmarrn, das ist Schule. Lernen ist ach, geht das Lernen. Zu. Wenn du sowas lernst, dann kannst du gleich daheim bleiben. Ich bleibe aber nicht daheim. Jetzt erst recht nicht. Ah. Ich werde jetzt gleich noch 1000 Sachen zum dir vorsagen lernen. Jawohl. Ich werde so gescheit, dass du ganz dumm bist. Jawohl. Hui, hui, hui, hui. Halt! Halt! Ich hab gedacht, dass du schlafen willst statt lernen. Na sowas, jetzt ist er schon wieder fort. Das wäre der Sauber, wenn das so weitergeht. Der Pumuckl ist wirklich nochmal in die Schule. Direkt zwischen den Füßen vom Lehrer ist er mit ins Schulzimmer gekommen. Und diesmal in eine Klasse, in der gerade Zeichenunterricht war. Also, hört doch bitte mal zu. Bitte. Ihr zeichnet jetzt diese Schilfkolben und die Schilfblätter ab. Schaut euch genau die Überschneidungen an und nicht so viel schraffieren und schattieren. Einfache, saubere und klare Linien. So schwer ist das ja noch nicht, dass man gleich in ein Ui ausbrechen muss. Aber plagen muss man sich schon ein bisschen. Ich bitte mir aber völlige Ruhe aus. Ich muss nur schnell aufs Direktorat. Gerhard, du bist mir für das Benehmen der Klasse verantwortlich. Ja, Herr Lehrer. Also, seid schön brav. Tragst schwer an deiner Verantwortung, Gerhard? Ach, geh seid Start und zeichnet. Magst du mal Schildkröten nicht mitzeichnen? Meiner! Da schaust du finstern aus, da drüben ist er kaputt. Viel schönes weißes Papier, viel schöne Bleistifte und gar keine Schilfe. Hilfe, keine Schilfe. Da muss doch der Pumuckl brav sein und zeichnen. Aber keine Schilfe, sondern Schiffe. Jawohl, Schiffe. Jetzt geht's wieder an die Plätze, bitte, gell? Wenn der Lehrer reinkommt, geht's bloß wieder am Krach. Ah, schon recht. Hier ein Schilf hinmalen oder ein Schiff. Hier ein Schiff. Und das kann ich fein. Ui, und hier das Deck und hier das Heck. So, und auf das Papier noch eins. So ist das schön. Wer hat denn nur einen Kaugummi von euch? Da hast du einen. Aber lass dich nicht beim Kauen erwischen. Aber nur für jetzt. Nachher Papi unter die Bank. Und noch ein Schiff. Und hier ein Heck und hier ein Deck. Achtung! Der Lehrer kommt um! Auf Netz! Wehe, wenn das falscher Alarm war, Gerhard. Mei, wer hat denn das auf mein Blatt rumgeschmiert? Wer hat denn das Schiff daher gemalt? Bei mir ist auch ein Schiff auf mein Blatt. Bei mir auch? Hui, zeigt's! Oh, wer war das? Wer war das? Was ist denn da drin los? Wollt ihr wohl alle auf eure Plätze gehen? Herr Lehrer, ich kann wirklich nichts dafür. Aber auf unsere Blätter sind plötzlich lauter Schiffe hingeschmiert. Kann man euch denn keine 5 Minuten allein lassen? Die Schiffe waren drauf wie hinzaubert. Lass doch mal sehen. Aber das ist ja eine richtige Schmiererei. Wie alt seid ihr denn eigentlich? Wer hat denn das gemacht? Das ist ein richtiges kindisches Geschmier, wie es nur Dummköpfe machen. Ich will gar nicht wissen, wer es war. Aber der Zeichner soll sich merken, dass ein Segelschiff ganz anders aussieht. Wahrscheinlich hat der arme Kerl in seinem Leben noch keins gesehen. Bedauere diesen armen Tropf. So, und jetzt macht weiter. Werft diese albernen Zeichnungen in den Papierkorb. Und zur Strafe darf 2 Stunden lang überhaupt kein Wort mehr geredet werden. Hans, was kaust du denn da? Ich hab noch von der Pause... Kaugummi? Pfui, Teufel, in den Papierkorb damit. Das Geschmier und das Gepapp, das passt gut zusammen. Ich bin kein dummer Tropf und kein dummer Kopf. Ich bin gescheit. Jawohl, der Lehrer ist dumm. Dem werde ich's aber zeigen. Ich hol die Zeichnungen wieder aus dem Papierkorb heraus. Ich werf den ganzen Papierkorb um. Jawohl. Schöne Schiffe habe ich gemalt. Sehr schöne Koboldsgesetzesschiffe. Lehrer, da war schon was im Papierkorb. Ruhe. Da ist doch Maus drin. Ja, wollt ihr denn gleich ruhig sein? Zusammengeknittertes Papier raschelt von allein. Ich klebe an was Menschlichem. Oh, wenn ich an etwas Menschlichem klebe, dann sieht man mich. Und wenn mich einer sieht, dann muss ich in der Schule bleiben. Geh weg, du zähes, klebriges Ding. Weg. Was war das? Der Papierkorb wackelt. Oh, ich will nicht hier bleiben. Weg. Gott sei Dank bin ich weg. Fort jetzt. Der Papierkorb ist umgefallen. Aber jetzt führt euch doch nicht so hysterisch auf. Ihr werdet ihn schon so windschief hingestellt haben. Da, hier. Schaut, gar nichts ist da drin. Weder eine Maus noch sonst was. Geht wieder auf eure Plätze und seid jetzt ruhig. Da bin ich wieder und ich gehe jetzt gar kein bisschen mehr weg. Hoppla, ja. Du bist ja ganz auseinander. Ja, nein, was zusammen war denn los, bin ich. Nichts war los, im Gegenteil, ich war festgepappt. Festgepappt. Hat dich jemand gesehen? Es war so viel Papier um mich, dass mich niemand hat sehen. Ich bin ganz außer Atem. Ja. Mich hat niemand sehen. Ja, sehen ist das können. In der Schule passiert? Ja, es ist in dem Papierkorb ist es passiert, nicht was? In der Schule. Also das war so. Also weißt du, da war ein wie heißt was? Das? Weißt du, diese, wo man so macht. Ja, Kaugummi. Kaugummi. Ein Kaugummi war unter meinen Schiffen. Mhm. Also wenn es wenigstens ein anständiger Kautabak gewesen wäre. Ja, aber ich verstehe nicht, wie du da. Also pass mal auf, alle Kinder haben Schilfe. Gemalt. Schilfe. Schilfe. Ja. Und ich habe Schiffe gemalt. Ja, und überhaupt, ich gehe nie mehr in die Schule. Nicht? Der Lehrer weiß ja gar nicht, wie ein Schiff aussieht. Wahrscheinlich hat der arme Kerl in seinem ganzen Leben noch nie ein Schiff gesehen, weil er eben kein Schiffer ist, sondern ein Lehrer. Ja, jawohl. Freilich. Und ich bedauere diesen dummen Topf, diesen dummen Tropf, jawohl, in dem Papierkorb mit ihm. Jawohl. Ja, aber Pumuckl. Ja, und niemand hat gerechnet und niemand hat geschrieben und überhaupt kann ich das alles, was die können. Vorsagen kann ich und nachsagen kann ich und zeichnen kann ich und so? Dichten kann ich auch dichten. Oh, jetzt werde ich dichten. Ah, da bin ich neugierig. Ja, du darfst mich aber nicht unterbrechen, weil Nein, es ist auch nichts mehr. Ich habe doch gesagt, du darfst mich nicht unterbrechen, weil es ein Schulgedicht wird. Also pass mal auf. Spule, spule, spul, spul, spul, ich geh nicht mehr in die Schule. Ich bleib lieber hier daheim, klebe lieber an dem Leim, schau dem Eder immer zu. Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ja, Kinder, so kommt's also, dass unser Pumuckl nie rechnen und schreiben lernen wird. Die Schule ist halt nichts für Kobolde. Und da sind wir auch ganz froh. Wer weiß, was für ein schreckliches Durcheinander er sonst anrichten würde. Glaubt also ja nicht, wenn euch ein Bleistift herunterfällt oder ein Buch fehlt, dass der Pumuckl daran schuld ist. Der bleibt jetzt schön daheim. Allerdings, was er da wieder anstellt, das muss man auch abwarten. Aber das werdet ihr das nächste Mal hören. Also bis dahin, macht's gut.